Vielen Dank für die Einladung. Keine Formalie. Ich habe ja bis 2009 unterrichtet an der Uni Hamburg und aufgehört, weil es solche Themen, für die ich hier eingeladen worden bin, an der Uni kein Platz mehr war, sodass ich mich umso mehr freue, eingeladen zu werden zu solchen Themen, die man an der Uni, jedenfalls in Hamburg, aber wahrscheinlich anderswo, auch nicht machen kann. Das Thema ist total interessant, fand ich gleich, und viel zu komplex. Und zwar deshalb habe ich auch noch mal darum gebeten, dass vorgelesen wird die Vorgabe, die ich bekommen habe, dass der Reaktionismus aus der Gegnerschaft zur Kritik der europäischen Aufklärung entstanden ist. Das bezieht sich von der Aussage her auf die europäische Aufklärung, vor allen Dingen der französischen Revolution und der englischen Revolution, der englischen politischen Revolution ab 1765, der französischen ebenso, die auch mit der amerikanischen Revolution zusammenhängt. Und diese Revolutionen haben sich alle auf die Utopie der Vernunft gestützt, wobei niemand sagen kann, was das eigentlich ist, weil es eine Utopie ist, in der noch nie jemand gelebt hat. Die Reaktion ist daraus entstanden, dass diese Utopie der Vernunft in einer Weise formuliert und praktiziert wurde, die man gemeinhin Dogmatismus nennt, praktisch umgesetzt im Terror der Französischen Revolution und im englischen Bürgerkrieg, wie Engels formuliert hat. Man ist also vom Thema her damit befasst, mit der Utopie der Vernunft, dem Dogmatismus, wie diese Vernunft ausgesprochen wurde, und der Reaktion darauf. Und da gibt es drei herausragende Reaktionen, wenn nicht vier, aber ich versuche mal, mich an dreien wenigstens. Und zwar ist es einmal die sogenannte Gegenaufklärung und Restauration, Edmund Burke und Friedrich Karl von Savigny, England-Deutschland, als deren Erben heute der Neoliberalismus auftritt. Es gibt als Reaktion darauf dann zweitens ganz praktisch den Wiener Kongress und die Restauration im Zusammenhang auch mit dem nationalen Liberalismus in Deutschland. Das ist Fichte und Liszt, die Idee der deutschen Volksgemeinschaft gegen das Weltbürgertum. Und die dritte und französische Reaktion auf diesen Vernunftterror und den Vernunftdogmatismus in Frankreich vor allen Dingen ist der Positivismus von Auguste Comte mit dem Vorläufer des bisweilen als Frühsozialisten bezeichneten Claude-Henri de Saint-Simon. Also das wäre schon mal der Bereich, um den es geht um 1800. Und der ist komplex genug, wie man merkt. Und wenn man jetzt sich fragt, wie die Entwicklung ist und vor allen Dingen die Entwicklung im 20. Jahrhundert, dann ist die Entwicklung der Gegenaufklärung, wie gesagt, die zum Neoliberalismus. Die Entwicklung des Positivismus ist die zur Theorie des sozialen Wandels. Das ist nicht nur einfach eine Theorie, sondern die Theorie, die der New Deal-Politik in den USA zugrunde lag, die dann bis 1971/73 funktioniert hat. Und der nationale Liberalismus hat seine Erbschaft im nationalen Sozialismus. Also ich versuche mich mal dran und hoffe, dass das irgendwie etwas deutlich ist. Und zwar fange ich erstens an, ich mache das sehr formalistisch, damit der Zusammenhang nicht weggeht, mit dem, was im klassischen Liberalismus der Zusammenhang von Vernunft als Utopie Vernunft als Dogmatismus und Vernunft als Terror vorhanden ist. Vor allen Dingen Terror, Französische Revolution. Was man bei der Vernunft zunächst sagen kann, ist, dass niemand sagen kann, was es ist. Es ist eine Utopie, vorgestellt bisweilen als ein Land nirgendwo, frei übersetzt, wo man hinreisen muss. Und die klassischen Texte, die so etwas haben wie Thomas Morus oder Francis Bacon, benutzen immer diese Reise, die Entdeckung Amerikas als Metapher. Die Reise in die Vernunft, die Reise in dieses Land Utopia. Daher kommt ja auch der Name. Es gibt einen schönen Satz von Karl Marx in seinen Frühschriften. Die Vernunft hat immer existiert, nur nicht immer in der vernünftigen Form. Also sie schwebt vor, aber ist nicht vorhanden, sondern ist etwas, was gesucht wird. Und es geht darum, nach demselben Karl Marx um 1843, dass er sagt, es käme darauf an, durch Kritik der alten Welt die neue überhaupt erst zu finden und zu suchen. Also als Reise, als Entdeckungsreise. Dafür gibt es also haufenweise in der Philosophiegeschichte Metaphern. Und diese Reise ist immer verbunden da verrast jemand, nehme ich an, ich auch bald. Diese Reise ist immer verbunden mit der Kritik bestehender Verhältnisse, also im Land Utopia, zum Beispiel Thomas Morus reist in ein Land südlich des Äquators, also offensichtlich nach Südamerika, 1515, 16. Und kritisiert von diesem Land aus die englischen Verhältnisse, um diesem Land näher zu kommen. Also durch Kritik oder wie das bei einer Reise ist. Man fährt in die Fremde und lernt in der Fremde die Fremde kennen, aber noch besser lernt man das kennen, das Land, aus dem man kommt. Weil man sich darin spiegelt und weil man diesem entfremdet ist und weil man dadurch Fragen bekommt, die man vorher nicht hatte. In diesem Sinne ist Vernunft immer angerufen worden in der Philosophiegeschichte, immer als Idee von Freiheit, von Frieden, den es auch nie gab. Seit Homer, man kann haufenweise so etwas nehmen, es ist immer etwas, was gesucht wird, was vorschwebt und wo aber niemand sagen kann, was es ist, weil man es erst sucht. Das, was in der Ankündigung vom Referat hier vorgestellt worden ist, ist ein Bezug auf den klassischen Liberalismus, also auf die Zeit 20, 30 Jahre vorher, vor 1800 und nach 1800. Und da gibt es einen berühmten Satz in einem berühmten Werk, was kaum jemand bis zu Ende gelesen hat, ich glaube jedenfalls nicht allzu viele, die Kritik der reinen Vernunft. Und da steht relativ schnell zu Anfang drin, in der Fußnote, dass Kant sagt, unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter der Kritik, der sich alles unterwerfen muss. Religion durch ihre Heiligkeit und Gesetzgebung durch ihre Majestät wollen sich gemeiniglich der Kritik entziehen, aber alsdenn erregen sie gerechten Verdacht wider sich und können auf unverstellte Achtung nicht Anspruch machen, die Vernunft nur demjenigen bewilligt, was ihre freie und öffentliche Prüfung hat aushalten können. Und diese freie und öffentliche Prüfung ist Aufklärung in einer bürgerlichen Öffentlichkeit, die nach den Aussagen von Robespierre, dem der markantesten Figur der Französischen Revolution beginnt mit der Meinung, die heute zum Fetisch gemacht wird, aber nur beginnt. Und man braucht die Freiheit der Meinung, damit man von der Freiheit der Meinung hinter die Meinung, das Dogma, griechisch gesprochen, zurückgehen kann zu einem vernünftigen allgemeinen Willen. Zur Volonté générale der Französischen Revolution oder bekannter kategorischer Imperativ. Also zu den Grundprinzipien einer republikanischen Verfassung, einer weltbürgerlichen Staatsverfassung, einer Republik, in der die Bürgerinnen und Bürger dieser Republik als Bürgerinnen und Bürger dieser Republik zugleich Weltbürger sind. Worum es geht bei Kant und in all diesen bürgerlichen Revolutionen, besonders vor 1800, ist, dass an die Stelle der Herrschaft von Menschen über Menschen die Herrschaft der Verhältnisse tritt, hat Marx nachher übersetzt. Die Herrschaft in der Französischen Revolution des allgemeinen Willens und in der Englischen Revolution die Herrschaft der unsichtbaren Hand. Und die wird bei Kant auch zitiert. Das unsichtbare Selbst in uns, der gestirnte Himmel über uns und das unsichtbare Selbst, das moralische Gesetz in uns, ist gewissermaßen, Freud hat das auch so übersetzt, das Über-Ich in der kantischen Variante. Um nochmal das Problem, was ich vorhin angegeben habe, Vernunft als Utopie, als Dogma und als Terror klarzumachen. Es gibt von Max Horkheimer, dem Begründer der kritischen Theorie, 1941, er hat sich also mit dem Nationalsozialismus vorher explizit erst ungefähr ab 1939 beschäftigt. Vorher geht es immer um Monopolkapitalismus und Ähnliches, um die bürgerliche Gesellschaft als Zuchthaus. Aber 1941 beginnt das letzte Heft der Zeitschrift für Sozialforschung des Instituts für kritische Theorie in Frankfurt, was zu der Zeit dann in New York und in Kalifornien beheimatet ist. Schreibt er einen Aufsatz über das Ende der Vernunft. Der ist, also falls es mal jemand hat, die deutsche Übersetzung ist schlecht. Das muss man dazu sagen. Im Englischen heißt es The End of Reason und im Deutschen heißt es Vernunft und Selbsterhaltung. Das ist was ziemlich anderes. Muss man schon irgendwie die anderen Texte von Herrn Horkheimer haben. Und in diesem Text über das Ende der Vernunft betonte Herr Horkheimer außerordentlich treffend, dass die Idee, das Konzept der Vernunft das höchste Prinzip der Philosophie sei, gewesen sei, man muss sagen, in Klammern im Liberalismus, und dass die Vernunft nicht nur ein philosophisches und theoretisches Konzept gewesen sei, sondern dass die Verhältnisse unter den Menschen auch praktisch vernünftig gestaltet werden sollen. Sodass Vernunft nicht einfach nur eine theoretische Idee ist, sondern auch eine praktische Gesellschaftsutopie. Genau wie Wahrheit nicht einfach etwas ist, was nur in der Theorie wahr ist, aber in der Praxis falsch sein kann. Und er schreibt 1941, dass dieses Konzept der Vernunft in einem Prozess eines rapiden Verfalls sei. Von diesem Konzept der Vernunft, sagt Horkheimer, leiten sich die Ideen von Freiheit, Gerechtigkeit her. Und die Ära der Vernunft, sich als Ära der Vernunft zu bezeichnen, sei der Ehrentitel der aufgeklärten Welt gewesen. Ich habe das jetzt so übersetzt. Das Wort Ehrentitel würde ich sonst nicht benutzen. Das heißt, dieses Prinzip der Vernunft ist das höchste Prinzip, nicht nur ein theoretisches, sondern ein praktisches. Und dann wird hier 1941, also ungefähr ein Jahr vor der Wannsee-Konferenz, festgestellt, dass dieses Konzept in einem rapiden Verfall befindlich sei. Nun kann man sich fragen, woher so ein Verfall kommt. Also von außen her kann so eine Vernunftutopie eigentlich nicht zerstört werden, sondern nur von innen heraus. Und wenn man sich überlegt, dass eine Vernunftutopie in einer Gesellschaft, die 1941 sich in dem Zustand befindet, den die kritischen Theoretiker Barbarei genannt haben, oder Wilhelm Reich auch Barbarei genannt haben, dann gehört diese Idee der Vernunft und dass sie überhaupt als Utopie vorhanden ist, zu diesen Verhältnissen dazu. Und es ist nicht möglich, sich gewissermaßen aus diesen Verhältnissen zu verabschieden, sondern die Vernunft ist auch von diesen Verhältnissen, weil sie unter diesen Verhältnissen gedacht ist, affiziert, also dann auch betroffen. Sodass der Verfall darin besteht, dass diese Vernunft einen Gehalt in sich hat, durch den sie überhaupt erst verfällt. Wenn es das Prinzip der aufgeklärten Welt ist, dann muss diese Idee der Vernunft, so wie sie empirisch gegeben ist, auch etwas Unaufgeklärtes oder einen dogmatischen Gehalt aufweisen, durch den diese Utopie zerstört wird und in Barbarei übergeht. In diesem dogmatischen Gehalt dauert dann das fort, wogegen sich die Aufklärung und die Utopie richtet, sodass eigentlich es darum geht, in dem klassischen Werk der kritischen Theorie über die Dialektik der Aufklärung, da heißt es, die Aufklärung muss sich auf sich selbst besinnen. Man könnte auch paradox formulieren, sie müsste über sich selbst aufgeklärt werden. Vielleicht kann ich das, die Paradoxie, nachher noch mal etwas genauer erklären, aber es geht eigentlich darum, dass es eine Aufklärung ohne Selbstaufklärung nicht geben kann. In dem Moment, wo die Aufklärung unter bestimmten Verhältnissen gedacht wird, wo sie dann auch die Verhältnisse in die Aufklärung hineindringen, geht es auch um Kritik und Selbstkritik dieser Aufklärung. Das heißt, das ist die Reise ins Land Utopia gewissermaßen. Es gibt einen schönen klassischen Text, sehr zu empfehlen für alle, die jemals mit Hegel anfangen wollen, Hegel zu lesen. Und zwar ist es die sogenannte Differenzschrift aus dem Jahre 1801. Und da hat man gewissermaßen das Programm der Hegelschen Philosophie als Kritik der Verhältnisse. Und das ist jetzt zur Paradoxie der Aufklärung der Aufklärung. Und zwar erklärt Hegel in diesem frühen Text 1801, das ist aber in der Zeit, in der die bürgerlichen Revolutionen noch im Prozess sind oder gerade vorüber sind, die französische, wo das Problem der europäischen Aufklärung liegt. Und zwar geht es darum, dass aufgeklärt werden soll über bisherige undurchschaute Verhältnisse, und er nennt das dann Metaphysik. Nun will ich nicht lange erklären, was Metaphysik sei, aber es geht darum, dass bis zur Französischen Revolution und bis zur Englischen Revolution die Vorstellung herrscht, dass die ganze Welt in Gott eins ist und dass die Natur göttlich ist und Gott in den Menschen wohnt, und die politische Herrschaft sich auf Gott bezieht, und Ähnliches, also göttliche Natur, göttliche Gesellschaft. Und Hegel sagt, genau dieser Dogmatismus, dass alles auf Gott zurückgeführt wird und die Welteinheit nicht in der Vernunft, sage ich jetzt mal dazu, sondern in Gott liegt und alles als göttlich erscheint, das hat die Aufklärung zerstört. Und an die Stelle der Einheit der Welt in Gott eine Welt der sogenannten Entzweiung gesetzt. Das ist wieder geläufiger. Um 1800 hat man eine Welt, in der man den Eindruck hat, die zerfällt völlig in Gegensätze. Individuum und Gesellschaft, Gesellschaft und Natur, Subjekt, Objekt, Öffentlichkeit, Privatheit. Alles Mögliche, alles scheint auseinanderzutreten. Und so scheint dann die Vernunft auseinanderzutreten mit der Materie oder die Seele mit dem Leib oder der Verstand mit dem Glauben und die Freiheit mit der Notwendigkeit, alles in Gegensätzen. Und Hegel sagt, die Aufklärung bewegt sich immer in Gegensätzen. Und wenn man etwas einem früheren Zustand entgegensetzt, dann setzt man etwas voraus, was man dem anderen entgegensetzt. Und deshalb, sagt er, ist die bürgerliche Aufklärung über den Dogmatismus, die Welteinheit in Gott zu denken, nur so weit hinaus, dass an die Stelle des Dogmatismus Gottes der Dogmatismus der Vernunft geht. Das ist abstrakt, aber wurde ganz konkret, weil in der Französischen Revolution die Vernunft vergöttlicht wurde. Und unter Robespierre, kurz vor seinem, bevor er selber guillotiniert wurde, noch einmal das hohe Fest des höchsten Seins, des Être Suprême gefeiert wurde und in Notre-Dame dann auch die Vernunft angebetet wurde wie ein göttliches Wesen. Und Rousseau, der Vordenker der Französischen Revolution, wie Robespierre ihn auch genannt hat, machte am Ende seines großen Aufklärungsbuches über den Sozialvertrag, das ist wirklich interessant zu lesen, dann nochmal ein Kapitel über die bürgerliche Vernunftreligion. Die Vernunft, die angebetet wird wie ein Gott, gewissermaßen als ein Ersatz, ein neuer Gott, den man anbeten kann in Notre-Dame, zu dem man beten kann. Und so ist die Vernunft aufgetreten und formuliert worden in der Französischen Revolution als Dogma. Und dann sagt derselbe Hegel, dass dieser subjektive Dogmatismus der Vernunft dann dazu geführt hat, in der Französischen Revolution, dass diese Entgegensetzung der Vernunft gegen die Welt an die Wirklichkeit gewendet, die Wirklichkeit zerstört hat. Und die Formulierung in seiner Geschichte der Philosophie ist, der Fanatismus der Freiheit dem Volke an die Hand gegeben wurde fürchterlich. Und man kann es nachlesen in seiner Philosophie der Geschichte über die Französische Revolution. Der Vernunftdogmatismus, die Utopie der Vernunft, die zum Dogmatismus oder erst als Dogmatismus bewusst ist und ausgesprochen wird, praktisch wird zum Vernunftterror. Vernunft als Utopie, Vernunftdogmatismus, Vernunftterror. Ich versuche das jetzt mal, nächster Schritt, dann wird es etwas empirischer. An der Französischen Revolution die Kritik von Hegel ist ja schön, an der Französischen Revolution, bei Marx hat man so etwas nicht. Und da geht es erstmal bei Hegel in den Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, über die Französische Revolution, um das ungeheure Erlebnis, schreibt er, dass den Menschen aufgegangen ist bei dieser Revolution und davor und sie zum Widerstand und Aufstand getrieben hat, diese Utopie Und das lese ich gern mal vor. Das sind, finde ich, ganz wunderbare Textstellen und die machen es viel deutlicher, als ich es jetzt formulieren kann. Und auch, weil es ein Zeitgenosse ist oder nahezu ein Zeitgenosse. Wahrscheinlich hat Hegel das vorgetragen in Berlin um 1820. Und da trägt er seinen Studierenden damals vor, es muss ungefähr so geklungen haben und dann noch in Schwäbisch und also ganz merkwürdig und schwer zu folgen, aber immerhin. Man hat gesagt, die Französische Revolution, sagt Hegel, sei von der Philosophie ausgegangen. Und nicht ohne Grund hat man die Philosophie Weltweisheit genannt, denn sie ist nicht nur Wahrheit an und für sich, sondern auch die Wahrheit, insofern sie in der Weltlichkeit lebendig wird. Also es ist eine praktische Idee und es geht nicht um Theorie oder um Innerlichkeit. Man muss sich also nicht dagegen erklären, schreibt dieser preußische Staatsphilosoph, der irgendwie immer völlig falsch dargestellt wird, wenn gesagt wird, dass die Revolution von der Philosophie ihre erste Anregung erhalten habe. Aber diese Philosophie ist erst nur abstraktes, also entgegengesetztes Denken. Und dann beschreibt er, also dass das europäische Bürgertum, das gebildete Bürgertum, man muss sich immer vorstellen, das sind die Arbeiter und Bauern, die in Frankreich die Revolution gemacht haben. Das sind vielleicht 5% der Bevölkerung. Es sind auch nur Männer, die dazugehören. Und es ist Bürgertum. Solange die Sonne am Firmament steht und die Planeten um sie herumkreisen, war das nicht gesehen worden. Dass der Mensch sich auf den Kopf, das ist auf den Gedanken stellt und die Wirklichkeit nach diesem erbaut. Ihr kennt wahrscheinlich von Marx Hegel auf die Füße stellen. Aber erstmal auf den Kopf. Anaxagoras, also ein Vorgänger von Sokrates, ungefähr um 450 vor Christus, hat zuerst gesagt, dass der Geist die Welt regiert. Nun aber erst ist der Mensch dazu gekommen, zu erkennen, dass der Gedanke die geistige Welt regieren solle. Es war dieses somit ein herrlicher Sonnenaufgang. Alle denkenden Wesen haben diese Epoche mitgefeiert. Eine erhabene Rührung hat in jener Zeit, also um 1789, geherrscht. Ein Enthusiasmus des Geistes hat die Welt durchschaut, als sei es zur wirklichen Versöhnung des Göttlichen mit der Welt nun erst gekommen. Das Letztere mit der Versöhnung des Göttlichen mit der Welt ist wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass es das Bewusstsein der Renaissance war, das wirklich Revolutionäre, was die sogenannte bürgerliche Neuzeit vom Mittelalter unterschieden hat, dass der Mensch wahrhaft zu dem wird, was er laut dem Evangelium ist, nämlich das Ebenbild Gottes. Und der Mensch steigt jetzt zu Gott auf und kann die Wirklichkeit wie Gott und sich selber konstruieren. Und in diesem Sinne dann das Göttliche auf die Welt holen und zum Ebenbild Gottes werden. Und zwar in der bürgerlichen Religion von Rousseau. Also Mose ist das, Entschuldigung. Diese Revolution beginnt tatsächlich mit diesem herrlichen Sonnenaufgang und dem Enthusiasmus. Und diese französische Revolution kann man einteilen in vier Phasen, wobei am Anfang die Utopie und am Ende, fast am Ende, der Terror steht. Und es ist ganz faszinierend zu sehen, wie innerhalb von nur 4 Jahren diese großartige Utopie im Blutbad der Guillotine und der Massenertränkung und Massenerschießung erstickt wird. Das Letztere muss man wissen, damit man weiß, warum nachher welche Reaktionen darauf folgen, also was vorhin ich vorgelesen habe oder noch mal dran erinnert habe im Einleitungstext, den ich hier erhalten habe. Diese Revolution beginnt um 1787-88 und endet 1791 mit der ersten Verfassung der konstitutionellen Monarchie. Die Generalstände treten einberufen von Ludwig dem 16. zusammen. Der dritte Stand erklärt sich zur Assemblée Nationale und erklärt die Rechte des Menschen und des Bürgers. Ganz erstaunlich ist, dass diese Erklärung der Rechte des Menschen und des Bürgers, wenn man sie vergleicht mit dem Werk, einem oder dem Hauptwerk überhaupt der Revolution, mit Jean-Jacques Rousseaus kleinem Text, also nicht mal 200 Seiten, über den Gesellschaftsvertrag. Mit dem gewichtigen Untertitel, den man meistens vergisst, es würde sich handeln um die Grundsätze des Staatsrechts als Weltbürgerrecht, sage ich mal dazu. Dann ist diese Erklärung der Menschenrechte 1789 wie von Rousseau abgeschrieben, obwohl derselbe Rousseau aus Frankreich hat fliehen müssen und dann 2 Jahre vor der Revolution 1787 verstorben ist und musste emigrieren und ist emigriert auch nach Schottland, zu den großen Aufklärern nach Schottland, hat dort seine Spuren hinterlassen und war mit David Hume bekannt. Und diese Menschenrechtsdeklaration ist wie von Rousseau mit verfasst, der vorher vertrieben wurde aus Frankreich und emigriert wurde. Und der Kern dieser Menschenrechtserklärung ist, das Gesetz ist Ausdruck des allgemeinen Willens. Das heißt, das ist bei diesem allgemeinen Willen um die Aufhebung der einzelnen Willen der Menschen geht, um die Aufhebung ihrer vereinzelten Meinungen in etwas Allgemeines, was Vernunft heißt. Und von dem auch Rousseau, wie gesagt, bemerkt, dass wenn das Gesetz Ausdruck des allgemeinen Willens ist, dass es dann göttlicher Wesen bedürfte, um Gesetze zu machen. Und Kant hat dazu geschrieben, ins Deutsche übersetzt, aus so krummem Holze sei der Mensch geschnitzt, dass er zu so etwas unfähig sei. Aber diese Utopie ist das, was die Revolution leitet und die Menschenrechtserklärung leitet. Und diese Menschenrechtserklärung geleitet hat bis Robespierre und bis zum Terror. Und auch im Terror seine Vollendung gefunden hat. Obwohl man denkt, der Mensch ist frei geboren, die Menschen sind gleich an Rechten. Und das heißt die Menschen und nicht die Franzosen. Es sind alle Menschen. Der Mensch als Mensch ist frei geboren. Alle Menschen sind einander an Rechten gleich. Und deshalb gehört zu dieser Menschenrechtserklärung auch die Idee der Brüderlichkeit, das ist zu der Zeit, der Fraternität, des Kosmopolitismus hinzu. Also nachher sozialistisch übersetzt in das Wort Solidarität. Diese Menschen sind frei geboren. Und bei dieser Formulierung, dass sie frei geboren sind, ist schon ganz deutlich, dass diese Freiheit, die in dieser Volonté générale, in dieser Utopie vorhanden sein soll, vorausgesetzt ist, die Menschen werden darin frei geboren. Und sie sind es gewissermaßen Kraft Geburt immer schon, aber nicht wirklich. Bei Rousseau geht das Buch so los, dass er sagt, die Menschen sind frei geboren und einander an Rechten gleich. Aber sie liegen in Fesseln. Wie es dazu gekommen ist, sagt Rousseau, das liegt jenseits seines Buches und ist nicht sein Interesse. Aber was den Fesseln Rechtmäßigkeit verleiht. Das glaubt er beurteilen zu können. Das heißt, diese Freiheit und Vernunft ist vorausgesetzt und unaufgeklärt ist, völlig unbewusst, wie es dazu kommt, dass die an sich freigeborenen Menschen in Fesseln liegen. Er weiß allerdings, ein paar Sätze später stehen noch der wirklich interessante Satz, gesellschaftstheoretisch sehr interessant, dass sogar die Sklaven in ihrer Sklaverei und ihren Fesseln den Wunsch, frei zu sein, nicht mehr haben. Und die Sklaverei so verinnerlicht haben, dass sie an diese Verhältnisse nicht nur durch metallische Fesseln gefesselt sind, sondern weil sie sich auch überhaupt gar nichts anderes haben vorstellen können, als Sklaven zu sein. Und dass sie die Sklaverei so verinnerlicht haben, dass ihr ganzes Denken und Handeln die von Sklaven ist. Und sie eine Sklavensprache und ein Sklavenbewusstsein und eine Sklavenpraxis haben. Aber wie es dazu gekommen ist, ist hier nicht aufgeklärt, weil die Freiheit nur vorausgesetzt ist und nicht auf der Aufklärung der Vergangenheit gewonnen ist. Dann ist diese Revolution in ihrer zweiten Phase mit der Proklamation der konstitutionellen Monarchie. Und das ist für unsere Verhältnisse oder für unseren Zusammenhang auch nicht ganz unwichtig, dass in dieser Verfassung, der Revolutionsverfassung von 1791, nach langen Debatten dieses Grundprinzip, dass der Mensch als Mensch frei und an Rechten gleich geboren ist, erstmals auf Juden angewendet wurde. Das heißt, die französische Verfassung ist so, die Revolutionsverfassung, dass alle die Bürgerinnen und Bürger Frankreichs sind, dass bei denen anerkannt ist, dass sie an sich frei und an Rechten gleich sind. Und dass alle die Bürgerinnen und Bürger Frankreichs sind und diesem Sozialvertrag gewissermaßen beitreten, damit nicht nur Bürgerinnen und Bürger Frankreichs, sondern Weltbürger sind. Weshalb auch ganz selbstverständlich, sollte man denken, dazu gehört, dass man auch die Juden dazu rechnet. Das ist in Deutschland die Kritik von Fichte gewesen, den Juden Bürgerrechte zu geben, das geht gar nicht. Nur mit Assimilation. Die dritte Phase der Revolution beginnt dann 1792 und das ist die Phase, in der die Vernunft verwirklicht wird, praktisch als Republik, der vernünftige allgemeine Wille zugrunde liegt. Und die radikalsten Verfechter dieses Republikanismus und der Vernunft sind die Jakobiner. Marx hat nachher sich den Titel der Jakobiner mal entliehen. Die nannten sich Verein freier Menschen. Das steht, ich weiß nicht, ob das eine sehr glückliche Rezeption gewesen ist im Kapital, wo Marx dann sagt, stellen wir uns endlich vor den Verein freier Menschen und so weiter. Da denkt man eigentlich nur an Terror. Aber Herr Marx war ja sehr belesen und wusste sicher, was er da sagt oder geschrieben hat. Jedenfalls wird in dieser republikanischen Verfassung, unter der republikanischen Verfassung, von den Jakobinern mit Robespierre an der Spitze 1793 der Terror und im Frühjahr 1794 der Grand Terror ausgesprochen und verkündet. Und es beginnt jetzt die Guillotine, die ist einfach benannt nach einem Arzt. Aber da ist die medizinische Kunst ins Gegenteil verkehrt. Und es wird dann der König Ludwig XVI. Hingerichtet, das mag ja noch angehen vielleicht, und die Königin. Nachdem der König erstmal zum Bürger-KP degradiert worden ist, wird er dann, das ist übrigens ganz interessant, fällt mir gerade ein, Ich bin ein großer Bewunderer von Goya, der auch die Französische Revolution oft illustriert hat. Und das zitiere ich auch im Übrigen gleich nochmal. Und der war Hofmaler und hat die spanischen Könige auch porträtiert in einer Weise, wie es bis dahin völlig unüblich war. Das waren ganz irdische Leute, die da, also gewissermaßen bürgerliche Personen, die da auftauchten. Ich weiß nicht, wie ihm das gelungen ist, die Königin absolut hässlich zu malen und den König absolut hässlich zu malen. Die machten jedenfalls alles andere als den Eindruck hoch zu Ross, wie Karl der Fünfte mal porträtiert worden ist, also in aller Bürgerlichkeit. Und so ist der Bürger Capet hingerichtet worden und danach folgte die Guillotinierung Tausender, Zehntausender. Man konnte gar nicht genügend Leute umbringen im Namen der Vernunft. Durch Massenertränkung und Massenerschießung, ganz grauenvoll, als dann öffentliches Schauspiel gutiert, offenbar. Jeder war verdächtig. Unter dogmatischen Verhältnissen geht es, hat Hegel auch ganz richtig mal ausgedrückt, nur noch darum, wer ist dafür oder wer ist dagegen. Carl Schmitt, Freund, Feind. Vor Gericht hieße es Freispruch oder Todesstrafe. Liquidierung oder. Bevor es dazu kam, dass das also dann sich verkehrt hat gegen den Urheber dieses Vernunftterrors, ist dann im November 1793 und nachher nochmal im Juni 1794 die Vernunft in Notre-Dame angebetet worden. Und Robespierre ist aufgetreten nach der Überlieferung als der hohe Priester und das höchste Wesen. Das hat nicht Robespierre entdeckt, das hat auch nicht Rousseau entdeckt, sondern das haben die Physiokraten entdeckt um 1750. Das höchste Sein, das Être Suprême hieß es, gewissermaßen die Vernunft als Gott ist dort dann angebetet worden, der Schöpfer der Natur und so weiter. Und Robespierre hat in dem Zusammenhang nochmal ausdrücklich betont in seinen letzten Reden, dass die Französische Revolution wohl die katholische Religion zerstört, aber nicht die Religion überhaupt, sondern dass sie zutiefst religiös sei als Religion der Vernunft, also als Dogma der Vernunft. Und in diesem Sinne galt die Natur ebenso wie die Gesellschaftsordnung als Ausdruck dieses höchsten Wesens, das dort angebeten wurde. Und wenn man so etwas, es gibt ja den schönen Satz, wenn man zwischen Freund unterscheidet, Freund und Feind unterscheidet, muss man sich nicht wundern, wenn man bisweilen bei den Feinden landet. So auch bei Robespierre, der dann am 28. Juli 1794 selber dann hingerichtet wird. Das ist das Ende der dritten Phase der Revolution. Und da gibt es einen schönen Satz, den habe ich mal entdeckt. Und zwar von einem nicht sehr berühmten Anhänger der Revolution oder einem Revolutionär, der bevor er guillotiniert wurde, den Satz gesagt haben soll, so ist das jedenfalls aus der Französischen Revolution überliefert. Die Revolution gleich Saturn frisst ihre eigenen Kinder. Goya, fast das berühmteste Bild. Goya hat zwischen 1820 und 1823 an die Wände seines Hauses bei Madrid die sogenannten schwarzen Bilder gemalt, 14 Stück, also außerordentlich eindrucksvoll. Und das Schwärzeste dieser Bilder ist, dass Saturn den Menschen frisst. Den Kopf hat er schon abgebissen und er hält nur noch so ein Menschenkind in der Hand. Und das ist die Übersetzung dieses Satzes: Gleich Saturn frisst die Revolution ihre Kinder. Das gibt ja von Goya noch eine ganze Menge ähnliche Sachen, der Schlaf der Vernunft und Ähnlichem. Und auch seine Kommentare, sein grafisches Bild über die napoleonischen Armeen, die den Code Civil nach Spanien bringen, also mit einem unglaublichen Terror, der von Goya dargestellt wird. Und so schlägt also innerhalb von 1789 bis 1793, 1794 die Utopie der Vernunft, dieser herrliche Sonnenaufgang, der gefeiert wird, einfach in ein Blutbad um, ohnegleichen. Und dann kommt die vierte Phase der Revolution, August 1794. Jetzt werden alle, die bisher den Terror verübt haben, selber hingerichtet. Und das Direktoriat erfasst, und dann kommt 1799 der Staatsstreich Napoleons. Da hat man diese an der Französischen Revolution, finde ich, sehr deutlich diese großartige Feier der Vernunft als Utopie. Die Utopie ausgesprochen als Dogma, erst ganz unscheinbar. Die Menschen werden frei geboren, sie sind immer schon frei, das ist die Voraussetzung. Und in dieser Voraussetzung liegt schon die Entgegensetzung gegen die alte Geschichte, die gar nicht aufgeklärt wird und gar nicht bewusst gemacht wird, weshalb sie fortdauert und eigentlich nur rationalisiert wird. Wenn die bisherige Geschichte nach der Auffassung der Revolutionäre eine Gewaltgeschichte ist, oder wie Marx es auch beschrieben hat am Ende des Kapitals in dem 24. Kapitel, dann ist die Französische Revolution nicht nur die Fortsetzung, sondern auch die Vernunftrationalisierung der bisherigen Gewaltgeschichte. Und dann kommen die Folgen. Dann haben wir angefangen, 7:15, ne? So ungefähr. Jetzt mache ich etwas nicht, was sich aber gut ergeben könnte. Man könnte dieselbe Geschichte auch für England machen. Also auch mit der Vernunftutopie, der unsichtbaren Hand, des Äquivalententausches, Freiheit, Gleichheit, Bürgerlichkeit, Eigentum, allgemeines Interesse, das zum ersten Mal entdeckt wird, dass der Reichtum der Gesellschaften, in denen diese Produktionsweise herrscht, nicht im Goldgeld besteht, sondern in der Arbeit, und dass die arbeitende Klasse eigentlich den Wohlstand der Nationen schafft und das Subjekt dieser bürgerlichen Utopie ist, weshalb diese arbeitende Klasse, die dort gefeiert wird von Hume um 1752 oder von Adam Smith 1776 und von David Ricardo nochmal bis 1823, eigentlich das Subjekt der bürgerlichen Utopien ist, weshalb es unbedingt unterdrückt gehört. Es ist immer, wenn man sich fragt, warum wird eine Klasse unterdrückt? Deshalb, weil sie Versprechungen in einer Gesellschaft repräsentiert, die diese Gesellschaft nicht erfüllt. Und so wird die Arbeit bei Adam Smith gefeiert als das, was den Wohlstand der Nation schafft, in Form der unsichtbaren Hand des Tauschwerts. Und dann dreht sich die ganze Debatte nur darum, wie misst man den? Wenn also Arbeit den Reichtum schafft, braucht man einen Maßstab, der muss möglichst klein sein. Und der möglichst kleine Maßstab, der wertloseste Maßstab schlechthin, um den Reichtum der Nation zu beschreiben, ist der Wert der Arbeitskraft. Weshalb es bei Adam Smith den schönen Satz gibt, relativ schnell, Buch 1, Kapitel 8, kann man nachlesen, steht auch einfach als Absatz für sich da, dass der Lohn des Arbeiters geringer ist als das, was ein Sklave kostet. Deshalb Marx nachher daraus die Formulierung des Lohnsklaven macht. Das schlägt auch die Utopie des Wohlstands der Nationen um in das Elend der arbeitenden Klasse. Smith beschreibt dann dem Arbeitersterben von 4 seiner Kinder 2. Das ist eine ziemlich hohe Kindersterblichkeit. Und daraus folgt dann der natürliche Gegensatz, Marx und Engels schreiben relativ früh, es sei der Beruf der arbeitenden Klasse. Sie seien durch ihr absolutes Elend gezwungen zum Widerstand und Aufstand gegen die Verhältnisse und so weiter. Und das wird dann übersetzt im Kommunistischen Manifest. Die bürgerliche Gesellschaft sei gekennzeichnet durch einen versteckten Bürgerkrieg. Und wenn man das etwas klassischer nachlesen will, würde ich mal gut nachlesen. Ich finde die außerordentlich anschauliche Dokumentation, die der junge Friedrich Engels gemacht hat, im Alter von 25 Jahren, über die arbeitende Klasse in England, 1845. Und da ist auch die Rede vom Krieg aller gegen alle, die diese bürgerliche Gesellschaft auszeichnet. Und wenn man sieht, wie dort also intensiv geschildert wird und mit wirklich großer Anschaulichkeit, wie die Wohnungen aussehen, wie die Arbeitsverhältnisse aussehen, wie Arbeiter begraben werden, wie die tragenden Pfeiler der neuen Eisenbahn mitten in die in den Matsch der Leichen gerammt werden, dann ahnt man, was dort dann Bürgerkrieg genannt wird. Das war ein kleiner Exkurs. Das konnte man viel länger machen. Wäre auch sehr interessant, wie dort die bürgerlichen Versprechen in ihr Gegenteil, in Dogmatismus und in Terror umschlagen. Und diesen Umschlag von Vernunft, Utopie und Terror muss man einmal haben, um zu verstehen, was daraus geworden ist. Nach 1810, 1813 der Niederlage der napoleonischen Armeen, 1814, 15 im Wiener Kongress. Ich fange mal mit der friedlichsten Variante an. Das ist der Positivismus von Auguste Comte aus Paris. Der schließt an den Frühsozialismus, so hat ihn jedenfalls Friedrich Engels gewürdigt, von Saint-Simon. Saint-Simon schreibt so ungefähr um 1800, etwas vorher, und Comte ist etwas jünger, ist 1789 geboren. Also kann man sich gleich merken, im Revolutionsjahr, und 1857 gestorben. Und seine entscheidenden Texte sind wie eine etwas restaurative Variante von Saint-Simon. Wenn man etwas nachlesen will, würde ich lesen, das ist relativ kurz und gut lesbar. Der Positivismus ist auch viel leichter als Hegel zu lesen. Die Rede über den Geist des Positivismus von 1844, aber die Texte sind so ungefähr ab 1822. Und da findet man in diesen Texten, ich beziehe es jetzt nur mal darauf, dass Comte und der Positivismus, ich habe das immer gelernt, das sei was ganz Restauratives, habe ich als Student gedacht, das ist es aber gar nicht. Irgendwie schon, aber doch nicht. Dass Comte seine Theorie erklärt als Erbschaft der französischen Revolution, aber auch als Überwindung der französischen Revolution. Es gibt bei Comte zwei Gesetze, das enzyklopädische Gesetz, das nennt sich nach der französischen Enzyklopädie von D'Alembert und Diderot. Aber sein enzyklopädisches Gesetz ist ein ziemliches Armutszeugnis dagegen, gegen die 17, 18 Bände, die die französischen Materialisten herausgebracht haben. Und bei dieser Enzyklopädie geht es darum, dass die ganze Welt als Welt der Physik aufgefasst wird. Am Anfang steht die Mathematik und dann kommt die Physik der Natur und dann kommt die Physik des Menschen. Das ist die Biologie, die entsteht ungefähr um 1800 als neue Wissenschaft. Gleichrangig neben der neuen Wissenschaft der Soziologie, der Wissenschaft vom Logos, der Societas heißt das. Das ist einfach die hässliche Übersetzung, griechisch-lateinisch, Soziologie. Und das sei soziale Physik. Also alles ist Naturwissenschaft. Aber das zweite Gesetz ist in unserem Zusammenhang ganz interessant, weil es sich gegen die Vernunftutopie, den Dogmatismus und vor allen Dingen gegen den Vernunftterror der Französischen Revolution richtet. Das Gesetz über die drei Stadien der menschlichen Geschichte. Man kann das sehr anschaulich nehmen und sagen, am Anfang steht ein theologisches Stadium, das beschreibt er in verschiedenen Formen, aber in der Französischen Revolution ist es das Ancien Régime. Also ein Regime des rationalen oder Willkür, Absolutismus, was sich auf Theologie stützt und auf militärische Gewalt. Das zweite Stadium nennt er Stadium der Metaphysik. Darunter versteht er was ganz anderes, als was ich vorhin erklärt habe. Und das sei das Stadium der Französischen Revolution, die alles zerstört. Vorher im theologischen Stadium herrschte Ordnung und jetzt herrscht Fortschritt, aber da fehlt die Ordnung. Und das dritte Stadium nennt er das Positive. Das stützt sich auf Tatsachen, verbindet die Tatsachen zu Kausalerklärungen, übersetzt die Kausalerklärung nach dem Prinzip immer wenn, dann in eine Prognose und in Sozialtechnik. Bei der Sozialtechnik ist die Ursache das Mittel und die Wirkung ist das erstrebte Ziel, der Zweck. Mit Max Weber gesprochen, zweckrationales Handeln. Und dieses positive Stadium würdigt er als Erbschaft der Französischen Revolution. Das heißt, dieser Positivismus erklärt nicht oder propagiert nicht die Rückkehr zum alten Regime, sondern würdigt, dass die Französische Revolution dieses alte Regime zerstört hat. Nur hat diese Revolution durch den Terror keine neue Gesellschaftsordnung geschaffen, sondern die Gesellschaftsordnung nur zerstört. Sie sei nur destruktiv. Und die neue positivistische Gesellschaft, wie er sie nennt, ist eine Gesellschaft der Tatsachen, der Erklärung, der Prognose und der Technik. Es ist eine technische Gesellschaft. Die Menschen sind technisch Physik. Die Gesellschaft ist soziale Physik und die Politik ist Physik. Es ist alles Technik. Man hat im 20. Jahrhundert die Politik als Technik Technokratie genannt. Und da geht das Ganze auch hin. Die Erben dieses Positivismus sind ganz viele. Dieser Positivismus beansprucht zuerst die Ordnung des alten Regimes mit dem Fortschritt der Revolution zu versöhnen und Ordnung und Fortschritt zusammenzudenken. Und das wurde in Brasilien, als es sich befreit hat von der Sklaverei, ebenso gewürdigt wie in der Türkei, als Kemal Atatürk die Republik geschaffen hat. Es war also außerordentlich folgenreich und in den USA war dieser Positivismus folgenreich als Antwort auf die große Depression 1933, als Franklin Delano Roosevelt die große Depression erklärt hat mit der Theorie des sozialen Wandels. Also wer Soziologie studiert hat, könnte sein, kommt aber wahrscheinlich nicht vor, William Fielding Ogburn, 1922, aber das war ein wichtiger Mann, weil er die amerikanische Regierung beraten hat, und in einem Dokument diese neue Ordnung, die von Roosevelt eingeführt wurde, 1933 die New Deal-Politik dann dadurch mitbestimmt hat. Also da ist gewissermaßen New Deal auch von der Theorie in die Wirklichkeit gesprungen. Und da kam noch Herr Keynes dazu. Aber in diesem Fall ist interessant, dass dieser Positivismus von Comte in der amerikanischen New Deal-Politik aufgenommen worden ist. Und wenn man es grob formulieren kann, das geht um 1933, dann ahnt man, dass die amerikanische Revolution auch, die zusammen mit der französischen Revolution geht, warum die in die New Deal-Politik mit dem Positivismus geführt hat. Der Positivismus tritt hier auf als Erbe der bürgerlichen Revolution. Und wenn man mal Herrn Marx nimmt, der 1844 so... Oh Gott. Ja. Verspricht. Was wollte ich eigentlich jetzt sagen? Wenn man Herrn Marx nimmt, der 1844 sagt, über die Deutschen befanden sich nur einmal in der Nähe oder in der Verwandtschaft der Freiheit am Tag ihrer Beerdigung, das gilt natürlich für Frankreich und für die USA nicht. Weshalb also dieser französische Positivismus sich 1933 in den USA verwirklicht worden ist, während 1933 in Deutschland etwas ganz anderes stattgefunden hat. Also diese Erbschaft der französischen Revolution in diesem französischen Positivismus ist die Reaktion auf den Terror, der Versuch, die revolutionären Ideen in eine positive Gesellschaft zu transformieren, sodass in den USA diese Erbschaft der französischen und amerikanischen Revolution nach 1933 aufgenommen wird. Ich ahne fürchterliches, aber ich habe gleich gesagt, das ist komplex, was ihr mir da vorgegeben habt. Ich glaube auch, die Aufmerksamkeit schwindet ein bisschen wegen tierischem Besuch. Also da links ist ein Fuchs. Ist da ein Hund? Hunde mag ich nicht. Nee, alles andere ist okay. Was ist denn das für ein Tier? Ein Fuchs. Ein Fuchs. Ja, hat jetzt eine Nuss bekommen. Ja. Ist ja auch interessant. Passt aber gerade nicht. Gut. Also ich wollte noch zwei Reaktionen auf diesen Vernunftterror jedenfalls benennen. Und die zweite Reaktion ist die deutsche von Fichte. Und zwar gibt es von Fichte einmal eine Kritik der französischen Revolution 1793, das heißt Berichtigung des Urteils des Publikums über die Urteile über die französische Revolution. Und da finden sich ganz berüchtigte Sätze drin, die für diese Kritik der französischen Revolution auch wichtig sind. Und nicht einfach peripher. Und da geht es darum, dass in der deutschen Philosophie wohl Kant immer gewürdigt worden ist von Marx und anderen und von Hegel auch, als Vertreter der französischen Revolution. Und Fichte, der aufgetreten ist in Deutschland, als Nachfolger Kants, genau dies nicht formuliert hat. Und zwar richtet sich die Kritik von Fichte gegen die französische Revolution darin, dass diese Revolution die Rechte des Menschen erklärt. Und zwar aller Menschen. Und alle Menschen seien frei, einander an Rechten gleich und dass diese Revolution von vornherein eine weltbürgerliche Revolution ist. Was Fichte daran kritisiert, ist, dass deshalb auch die Juden in der Revolutionsverfassung von 1791 Bürgerrechte bekommen haben. Und er kritisiert, dass die Juden diese Bürgerrechte bekommen, ihnen Weltbürgerrechte zu geben, Menschenrechte zu geben, das mag ja noch angehen, sagt Fichte. Aber ihnen Bürgerrechte zu geben, da gibt es eine furchtbare Formulierung, da ahnt man, was in seinem Kopf so abgeht. Er meint Assimilation der Juden, aber er formuliert, dazu müssten allen Juden in einer Nacht alle Köpfe abgeschnitten werden. Also Assimilation ist gemeint. Also man müsste die Juden in Nichtjuden verwandeln und dann könnten sie auch Bürgerrechte haben. Das heißt, von vornherein ist eine Trennung gedacht zwischen einer bürgerlichen Verfassung und dem Weltbürgertum. Und wenn man beides trennt und sagt, Bürger eines Staates kann jemand sein, ohne Weltbürger zu sein, oder dass die bürgerlichen Rechte geben keine Weltbürgerrechte, dann heißt es von vornherein auf Deutschland bezogen, man kann Deutscher sein, aber man kann Deutscher nur sein als Deutscher und nicht als Weltbürger. Und dann hängt man gewissermaßen die Identität Deutschlands vom Weltbürgertum ab und dann ist das, was Deutsch heißt, hat jedenfalls mit Weltbürgertum nichts zu tun. Und dann ist die Frage, was Deutsch ist. Dann gilt höchstens, dass nicht der Mensch als Mensch freigeboren ist, sondern der Deutsche als Deutscher. Weshalb Fichte das auch so formuliert, auf die Frage, was ist Deutsch, dass die Deutschen Deutsch sein wollten, weil sie eben Deutsche sein wollten. Also in dieser Tautologie. Und bei der Frage, was das eigentlich ist, dieses Deutsche, was die Deutschen sein wollten, ohne zu wissen, was es eigentlich ist, ist die Antwort die klassische, man ahnt dann schon, wohin das geht, die Abstammung, das Blut, der gemeinsame bewohnte Boden und die blinde Tradition, die drei Sachen. Der deutsche Soziologe Tönnies hat das nachher übersetzt in, das ist eine Gemeinschaft, eine Volksgemeinschaft im Unterschied zu einer bürgerlichen Gesellschaft. Und das ist nur Deutsch als Selbstzweck und sonst gar nichts und hat weder etwas mit Menschenrechten zu tun, noch mit der Gleichheit vor dem Gesetz, noch mit einem allgemeinen vernünftigen Willen. Es ist einfach nur Deutsch sein als Selbstzweck. Und die Deutschen, sagt er deshalb, sind, und das ist von vornherein antisemitisch gedacht, nicht die Juden sind das Urvolk, sondern die Deutschen sind das Urvolk. Und dann bekommt das mit dem Abschneiden der Köpfe einen durchaus drastischen Sinn, wenn man das nimmt. Die Folge davon ist das, was Franz Neumann ausgesprochen hat, da hat er sich schon vom Institut für Sozialforschung verabschiedet, in seinem Buch über den Nationalsozialismus von 1942-44, Behemoth. Wo er sagt, Fichte sei der Vorläufer des völkischen Nationalismus und ins Ökonomische übersetzt die deutsche Volksökonomie, das ist Friedrich List, die politisch-ökonomische Nationaleinheit der Deutschen, weshalb diese Wirtschaftstheorie dann auch nicht mehr politische Ökonomie, sondern Volkswirtschaft heißt, wie sie auf Deutsch immer noch leider heißt. Das ist einfach etwas Völkisches. Man muss, wenn man von Volkswirtschaft redet, sich mal überlegen, was Volk ist, in dem genauen Sinne des Wortes von Fichte. Und dann müsste man sagen, dieses Fach kann man unmöglich studieren, aber Soziologie eigentlich auch nicht. Es gibt das Land Utopia halt nicht. Was aber dazu führt, dieser nationale Liberalismus, also der nur auf Deutsche bezogen ist, zu diesem nationalen Sozialismus. Fichte ist schon gefeiert worden im Ersten Weltkrieg als Vorläufer der deutschen Helden, des deutschen Heldentums, und Kant eben genau nicht. Und es gibt einen Brief, den ich hier mit der Ankündigung mitzitiert habe, von Hitler an Adolf Gemlich, der ist ganz berühmt, berüchtigt und er hängt als Faksimile auch im Haus der Wannsee-Konferenz aus, wo Hitler einen Antisemitismus der Vernunft fordert. Und da ist das, was Vernunft heißt, zu einer Konsequenz gebracht, dass man sagen kann, im Namen der Vernunft wird die Utopie der Vernunft vollkommen ins Gegenteil verkehrt. Also zu einer liquidatorischen Vernunft. Hitler wendet sich in diesem Brief an Herrn Gemlich gegen das Pogrom. Das sei also nur ein Antisemitismus aus gefühlmäßigen Gründen und man müsste da kühl und klar rangehen und die Juden, dazu ruft er hier nicht ausdrücklich auf, aber das ist gemeint, mit einem Antisemitismus der Vernunft bekämpfen. Das ist die Konsequenz eigentlich dieses Vernunftterrors im Nationalsozialismus. Man kann das auch belegen. Von Herrn Horkheimer gibt es einen Satz, den würde ich nicht so unterschreiben, aber der macht eigentlich recht deutlich, wo das Problem liegt. Es gibt so einen kleinen Aufsatz über die Juden und Europa und da findet sich irgendwo am Ende eines Absatzes die Formulierung, dass die Ordnung, die 1789 als fortschrittliche begann, von vornherein die Tendenz zum Nationalsozialismus in sich trug. Also diese Kontinuität von Vernunft als Utopie, Vernunft als Dogma, Vernunft als Terror, Antisemitismus der Vernunft, vom nationalen Liberalismus zum nationalen Sozialismus. Dann hätte ich noch was, und das ist Nummer 3. Auch sehr deutsch. Man könnte aber auch sagen, etwas britisch ist es auch. Die Reaktion auf den Vernunftterror der Französischen Revolution in der europäischen Gegenaufklärung und Restauration und beginnt mit Edmund Burke aus England 1791. In England lag es nahe, die Französische Revolution hatte viele Anhänger in Großbritannien, konstitutionelle Monarchie und die Idee der Republik war eine ganz andere. Und man kannte sie aus Amerika, aus Nordamerika, weshalb auch die Befreiung der Vereinigten Staaten von den dortigen Befreiern als Revolution gefeiert wurde, nämlich als Überwindung der konstitutionellen Monarchie. Nun kam diese Idee der Republik aus Frankreich auch nach England. Es gab auch jakobinische Clubs in London. Und Edmund Burke hat dagegen formuliert seine Reflections, heißt es, on the Revolution in France. Und dort mehrfach sich gegen den Terror ausgesprochen, vor allen Dingen, dass der König in dieser Weise so despektierlich behandelt wurde, schon 1791 und so weiter. Und dann gibt es die deutsche Variante zu Zeiten des Wiener Kongresses, Friedrich Karl von Savigny. Und das ist in dem Fall ganz wichtig. Ich habe vorhin gesagt, der Untertitel bei der Revolutionsphilosophie bei Rousseau ist Grundsätze des Staatsrechts. Und diese Gegenaufklärung beginnt als Rechtsschule, als historische Rechtsschule. Marx sagt, wie Kant die deutsche Theorie der französischen Revolution ist, ist die historische Rechtsschule die deutsche Theorie des Ancien Regime. Und diese historische Rechtsschule wendet sich gegen jede Vernunft, weil sie ja in Terror umgeschlagen ist und schafft gewissermaßen mit dem Terror der Vernunft auch die Vernunft-Utopie ab und überhaupt jede Art von Vernunft. Das ist das, was gegen Aufklärung und Restauration ist. Und die Vorstellung in dieser historischen Schule ist, dass alles, die Gesellschaft, die Geschichte, die Individuen, alles irrational sei und jedenfalls mit Vernunft überhaupt nichts zu tun hat. Und dann ist die Metapher, die er dafür hat, durchgängig organisches Recht, organische Rechtswissenschaft, organisch wachsende Geschichte, organische deutsche Volkswirtschaft, es ist alles organisch. Es ist alles organisch. Organisch ist die Metapher dafür, dass es irrational ist und jedenfalls mit Rationalität, Vernunft und Aufklärung so überhaupt nichts zu tun hat. Und wenn man weiterlesen will, kann man ja machen. Da hat man viel zu lesen, aber es ist interessant. Dann findet diese Idee der historischen Rechtsschule Aufnahme in die sogenannte Volkswirtschaftslehre, und zwar in Wien. Österreich war, genau wie Preußen, ein Teil der Restauration der Heiligen Allianz. Und in Wien wird 1871, wie zeitgleich in der Schweiz oder in England, die Volkswirtschaftslehre geboren. Aber in Wien hieß sie gleich Volkswirtschaftslehre. In England hieß sie noch Political Economy. Das hatte noch eine ganz andere Konnotation. Aber hier heißt es Volkswirtschaftslehre. Und der Begründer der Volkswirtschaftslehre in Wien, wenn man an die Wiener Universität kommt, wird er da auch sehr gewürdigt und man sieht sich seinem Kopf gegenüber, ob man will oder nicht. Karl Menger hat dann in seiner zweiten Hauptschrift über die Methode sich auf die historische Schule der Gegenaufklärung und Restauration gestützt und so weiter. Und der Erbe dieser ganzen Geschichte ist dann auch aus Wien Friedrich August von Hayek und der Neoliberalismus. Es geht also, der Hayek hat auch die Werke von Menger herausgebracht und so geht diese Gegenaufklärung und Restauration über. Und man kann dort auch ganz gut sehen, inwiefern das im Terror endet. Wenn man diesen Neoliberalismus kennzeichnen will, kann man sagen, es ist als erstes mal eine, es kommt eigentlich aus einer Rechtsschule, aber es scheint eine ökonomische Richtung zu sein, aber es ist keine rein ökonomische Richtung, sondern Herr Hayek sagt, seine neoliberale Theorie, er nennt sie nicht mal so, sei eine Gesellschaftstheorie, die den großen Vorzug hat, als Theorie der Gesellschaft, dass sie das, was sie zu erkennen erklärt, nicht erkennen kann. Sondern das muss man eben glauben. Als ökonomische Theorie tritt das auf als Wettbewerbstheorie. Da kann man sagen, damit kann man was anfangen, das ist irgendwas Handfestes. Herr Hayek ist 1968 bei den deutschen Neoliberalen am Kieler Weltwirtschaftsinstitut und hält da einen Vortrag über den Wettbewerb. Zur Frage, was ist ein Wettbewerb? Den machen wir jeden Tag und der ist auch an den Universitäten eingeführt. Und Hayek sagt dann, was ist der Wettbewerb? Der Wettbewerb, sagt Hayek, findet immer dann statt, in bestimmten Bereichen, wo man etwas rational nicht beherrschen kann und nicht planen kann. Das ist völlig ungeplant. Man ist mit dem Wettbewerb auf der Suche nach der besten Lösung. Man kennt sie aber nicht. Der Wettbewerb ist es. Weshalb er dann seinen Vortrag nennt, der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren. Und dann sagt er, was ist ein Wettbewerb? Im Wettbewerb treten zwei Menschen oder Gruppen oder Nationen gegeneinander an im Kampf um knappe Ressourcen. Das heißt, es reicht nicht für alle. Und die Wettbewerber sind als Einzelne, nicht der Mensch als Mensch ist frei, sondern die Einzelnen sind frei. Und die Einzelnen sind frei, über Versuch und Irrtum mal rauszufinden, wie man wohl den Wettbewerb gewinnen kann. Es wird öfter am Fußballspiel erläutert. Es gibt das Wettbewerbsrecht, das sind die Fußballregeln, das machen die Ökonomen so. Und es gibt den Schiedsrichter, das ist die Wettbewerbsbehörde, also zum Beispiel die Kommission, die Europäische Kommission, das ist der Schiedsrichter bei der ganzen Geschichte. Er sagt aber nicht, wie das ausgehen soll, sondern sagt nur die Fairnessregel. Und jetzt treten also zwei Gruppen gegeneinander an und im Kampf um knappe Ressourcen und wollen sie bekommen und sind frei in der Mittelwahl und müssen nur versuchen, das zu bekommen, was sie kommen wollen. Und am Ende des Wettbewerbs, sagt Hayek, gibt es Sieger und Verlierer. Das heißt, jeder Einzelne ist frei, die Einzelnen sind frei und nicht alle. Und die Einzelnen sind nicht an Rechten gleich, sondern ungleich. Diese Freiheit ist auf die Einzelnen reduziert und nicht auf die Menschen als Menschen. Und sie sind auch nicht gleich, sondern ungleich. Es kommt also nicht allen zu. Und nun ist die Frage bei diesem Wettbewerb erstens, dass er dort eingesetzt wird, wo es keine Rationalität und Vernunft gibt. Und das schreibt Herr Hayek, und man kann es auch nachlesen bei der Weltbank und man kann es auch nachlesen beim Internationalen Währungsfonds, es ist immer dieselbe Metapher. Die Ökonomie und die Gesellschaft wird beherrscht von undurchschaubaren, unerkennbaren Kräften. Das muss man glauben und kann es nicht beweisen. Es sei eine Glaubensüberzeugung, ein Glaubensbekenntnis. Man muss sich ja auch zur sozialen Marktwirtschaft immer bekennen. Das ist ganz wichtig, es ist ein Glaubenssatz. Und Herr Hayek schreibt jetzt in einem Buch, was von vornherein heißt, über den Missbrauch und den Verfall der Vernunft, das lese ich mal vor, weil es die Vernunft im Namen der Vernunft beerdigt, die alte Vernunft. Er schreibt 1952 in diesem Buch, es kann sich tatsächlich herausstellen, das ist die weitaus schwierigste und keineswegs unwichtigste Aufgabe der menschlichen Vernunft ist, ihre eigenen Grenzen rational zu erfassen. Es ist für die Entwicklung der Vernunft wesentlich, dass wir als Individuen uns Kräften beugen und Grundsätzen gehorchen, die wir nicht hoffen, erklären zu können und verstehen zu können, von denen aber der Fortschritt und sogar die Erhaltung der Zivilisation abhängt. Und er führt dann fort, dass diejenigen, die glauben, dass man die Gesellschaft rational erkennen oder sogar über Aufklärung erkennen kann, den Wettbewerb zwischen den Menschen und dadurch jede Art von Fortschritt und jede Art von Gesellschaft zerstört. Dass also die Vernunft, wenn sie ihre Grenzen nicht erkennt und wenn sie nicht der gesellschaftlichen Irrationalität und dem Glauben an mythologische Gesellschaftskräfte untergeordnet wird, dass die Vernunft dann die Zivilisation zerstört. Das ist gewissermaßen das, was die Autoren der Dialektik der Aufklärung die Selbstzerstörung der Vernunft, der Aufklärung nennen. Nur die kritisieren das und er ist gewissermaßen der Vertreter dieser Selbstzerstörung der Aufklärung. Und das Zweite ist, dann macht man sagen, gut, er sagt, das haben früher die Religionen gemacht und jetzt macht das der Neoliberalismus, dass die Menschen daran gewöhnt werden, sich Kräften unterzuordnen, sich anzupassen und so weiter. Deshalb habe ich auch gedacht, irgendwie der altehrwürdige Ausspruch, du musst vernünftig sein, ist ganz passend. Also das heißt eigentlich nur, pass dich an. Und revoltier nicht im Namen der Vernunft, die einmal als revolutionäre Kraft auftritt, wird hier Konformismus gefordert im Namen des Wettbewerbs. Und nun reicht das aber nicht für alle. Und Herr Hayek ist da also ganz unbekümmert und sorglos und spricht aus, was er denkt. Diese Theorie ist praktisch geworden 1973, aber zuerst weltwirtschaftlich, aber national ist sie erst eingesetzt worden, auch 1973 und dann nochmal radikal 1975 in Chile. Und da gab es auch einen 11.9. Der 11.9.1973 ist der Tag, an dem die Regierung Allende durch revoltierende Generäle, Putschisten, dann ermordet wurde und viele ermordet wurden. Und es hat Zehntausende Opfer gegeben, einen wahrhaften Staatsterror. Und dieser Staatsterror hat sich ökonomisch ausgedrückt in einem ökonomischen Terror, den ein chilenisch-deutscher Ökonom dann ökonomischen Völkermord genannt hat. Zu Recht. Hayek kommt 1981 in dieses Chile und sein neoliberaler Club, die Mont Pelerin Society, tagt in Santiago de Chile. Und das neoliberale chilenische Zentralorgan heißt schon El Mercurio, das, auf Deutsch würde man sagen das Handelsblatt. Und da gibt Hayek in diesem Interview zeitgleich in Deutschland in der Wirtschaftswoche fast dieselben Formulierungen, 1981, folgendes zu Protokoll. Da sagt er, eine freie Gesellschaft benötigt eine bestimmte Moral, die sich letztlich auf die Erhaltung des Lebens beschränkt. Nicht auf die Erhaltung allen Lebens, denn es könnte notwendig werden, das eine oder andere individuelle Leben zu opfern, zugunsten der Rettung einer größeren Anzahl anderen Lebens. Die einzig gültigen moralischen Maßstäbe für diese Kalkulation des Lebens können daher nur sein, das Privateigentum und der Vertrag. Und diese Kalkulation des Lebens fand ab 1973-75 in Chile statt, in Form eines ökonomischen Völkermordes und ist gewissermaßen die Erbschaft des französischen Terrors und tritt auch die Erbschaft an der europäischen Gegenaufklärung und Restauration ausdrücklich, wird das immer zitiert. Wird besonders Friedrich Karl von Savigny von den Neoliberalen zitiert und wird das auch noch übersetzt in Sozialdarwinismus, also in selektive Ausmerzung von Menschen. Und wenn man denkt, gut, das ist eine Theorie, ich sage dann, lest euch durch die entsprechenden Jahresberichte. Ich finde besonders herausragend die Jahresberichte, die Millenniumsberichte von 2000 von der Weltbank und vom UN-Programm für Entwicklung und vom Internationalen Währungsfonds, wo auch immer von den Kräften die Rede ist, denen wir uns anpassen müssen. Und die Länder, die sich nicht anpassen, wird dort ausdrücklich, und genau wie Hayek es formuliert, Jahre vorher, da wird gesagt, sie werden ausgemerzt durch den Wettbewerb. Und dann hat man gewissermaßen den Vernunftterror im Namen der Vernunft zur Konsequenz der Selbstzerstörung gebracht. Es war sicher etwas anstrengend und eine Zumutung, das war mir von vornherein klar, aber ich habe ja auch eine Vorgabe bekommen, das ist meine einzige Entschuldigung.